Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist La Bonne Deluxe am Freitagabend. Mein Name ist Patrick Pulsinger und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu dieser heutigen Sendung, die es wirklich in sich hat. Ich verspreche nicht zu viel. Heute verantwortlich für das, was ihr auf die Ohren bekommt, sind Sebastian Schlachter und ich. Und ich fange hier gleich an mit einer Stunde, die erste Stunde. Ein Dub Techno Berlin Special. Die erste Stunde nur Musik von Maurizio, Vanquer und Substance. Eine geballte Stunde Dub Power in the first hour. Have fun. Thank you. Nochmal willkommen zu Labum Deluxe. Mein Name ist Patrick Pulsinger und das ist die erste Stunde. Und was haben wir für euch heute vorbereitet? Hier nach der ersten Stunde übergebe ich an Sebastian Schlachter. Der wird ein Interview führen mit den Veranstalter des Open Air Festival. Und danach gibt es exklusive Mixes von den DJs, die beim Festival auflegen. Funk the Void zum Beispiel, meine Damen und Herren, Timo Maas, D-Rider oder Sharoop. Und das findet gleich hier nach der ersten Stunde statt. Und dann geht es wieder zurück zu mir und einem Mitschnitt, den ich vor 14 Tagen gemacht habe im Club Praterstraße in Wien. Move D war zu Gast unter anderem und wir haben ein bisschen mitgeschnitten und ich habe eine gute Stunde aus seinem Set heraus destilliert. Und das gibt's dann zu hören hier auch bei uns ab circa, sagen wir mal, 2 Uhr. Also dranbleiben. Jede Menge tolle Musik, tolle Mixes und nach dieser Stunde ein Interview mit den Veranstalter des Open Air Festivals, das Sebastian Schlachter geführt hat. for your brain, your soul and your feet. The Boom Deluxe FM4. Ja, und wenn euch das gefällt, was ihr gerade hört, dann schaut doch mal rein, fm4.rf.at und den Player auch bei uns hier zum Nachhören und auf FM4 Dance einen ganzen Monat lang. Und eine Playlist gibt es da natürlich auch. Hier gibt es im Moment gerade nur Berlin Dub Techno aus den späten 90er Jahren. Vanquer, Substance und Maurizio only, meine Damen und Herren. Und wenn ihr ein bisschen Info dazu haben wollt, wie gesagt, geht auf die Website, da gibt es ein paar Links dazu und natürlich die Playlist. Sowie auch zu unseren Gästen, die jetzt gleich hier im Anschluss kommen. Circa in einer halben Stunde Sebastian Schlachter im Gespräch mit dem Veranstalter des Open Air Festivals und danach Mixes der DJs, die dort auflegen werden. Funk the Void, Timo Maas, D-Rider und Sharoop. Insgesamt 3 Stunden Musik, die Lust machen sollen aufs Open Air Festival. Thank you. Le vendredi soir à la maison, avec mon chéri, j'écoute la bombe de luxe sur FM4. Thank you. Und das war's dann jetzt auch schon langsam. Die erste Stunde neigt sich dem Ende zu. Ah, die waren die ersten 50 Minuten, aber ich darf jetzt hier langsam übergeben an Sebastian Schlachter, der für euch jetzt für die nächsten 3,5 Stunden tolles Material ausgesucht hat. Es geht auf den Berg, es geht zum Open Air Festival. Also Sebastian, what's going on?